Der liebe Gott, der fragte sich, oh je, die Pflanz am besten ich. Die Bäume, er hat sie wahllos hingeknallt und machte daraus einen Wald. Doch dann erfand er kurzerhand was anderes. Alle, alle. Nicht Rosen und nicht Enzian, kein Knoblauch und kein Löwen.